Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die Lebenssimulation, die Sims. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir wie immer meinen Co-Moderator Markus eingeladen. Hey Markus! Hallo! So, jetzt möchte ich dich ganz mal schocken, ganz kurz. Die Sims sind 21 Jahre alt. Wow! Sims 1 erschien am 4. Februar in den USA 2000. Fuck! Gott, das wir Ding ist alt. Jünger als wir. Trotzdem sind wir alt. Aber nur so konnten einige von uns ja dem Hype erlegen. Ja, tatsächlich. Die Sims haben einen riesengroßen Hype ausgelöst damals. Wurde übrigens entwickelt von der Entwicklerlegende Will Wright. Das letzte, was er gemacht hat, war Spore, der Arme. Wow. Ich habe Spore nie gespielt. Ich habe nur gehört, Spore war nicht so toll. Spore war tatsächlich die ersten zwei von fünf oder sechs Phasen gut. Und dann ist es immer schlechter geworden. Ist halt doof, wenn ein Spiel super anfängt und immer schlechter wird. Ja, ich habe aber gehört, das ist eine Minispielsammlung mit laufenden Penissen, die sie selbst bauen konntest. Mehr weiß ich nicht, keine Ahnung. Kommen wir aber zu die Sims. Die Sims ist, wie gesagt, eine Lebenssimulation. Du hast dein kleines Männchen, was du dir in den damaligen, im ersten Teil, auf krude Art und Weise erstellen konntest, mit Geschlecht, groß, klein, ging, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, da ging, glaube ich, nur erwachsen, soweit ich noch weiß, keine Ahnung. Und du konntest dir das halt erstellen, so ein kleines Männlein, und dann konntest du dir ein kleines Häuslein bauen und dann hast du den halt durch die Gegend geschickt und hast halt gesehen, wie er sich über das Dekor beschwert, was du gerade eben gebaut hast. Dann hast du ihn genommen und hast du ihn im Pool ersoffen. So. Nein. Okay, interessant. Für mich hat da irgendwie noch mehr. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Nein. Die Sims ist, wie gesagt, ist eine Simulation. Das ist eigentlich ein ganz normales Simulationsspiel. Du hast ein kleines Männchen, es kann lernen, es kann arbeiten, es kann Geld verdienen, es kann essen, es kann Kinder zeugen. Es ist halt, naja, das Leben in Pixel-Grafik irgendwie. Auch irgendwie das Frauenspiel schlechthin, wenn man das mal so danke, sagen kann, Stefan, oder? Danke. Du kein weißt, Problem. Dass ich es liebe. Es wird sehr viel von Männern gespielt, ist klar. Aber ich glaube, größtenteils ist, glaube ich, Frauen. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall sehr beliebt bei Jung und Alt, das ist klar. Und ich habe tatsächlich alle Sims-Teile gespielt. Echt? Sehr, sehr witzig. Ich habe echt alle gespielt. Das ist, wenn ich sage, ich habe tatsächlich alle Sims-Teile gespielt, da gucken mich die Leute mal an so, du spielst dich Sims? Ja, tatsächlich. Ich guck dich eher an. Ich habe... Du hast echt alle gespielt, so wie du manchmal daherredest? Ich hab alle gespielt, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Jedes einzelne gottverdammte Sims-Spiel habe ich gespielt. Wow. Nicht alle Add-ons dazu, aber tatsächlich jedes einzelne gottverdammte Sims habe ich gespielt. Von den Hauptteilen, nicht von den Abteilen. Ja, dann hast du zumindest von jedem Teil die Grundmechaniken mal gesehen. Weil danach kommt ja nur noch Stuff dazu und selten irgendwelche neue Mechaniken. Ja, eigentlich schon. Die Sims, oder wie ich auch gerne nenne, der prädestinierte Vorgänger für Add-ons. Damals hießen die noch Add-ons, liebe Kinder. Heute heißen die Dinger DLCs. Download-Content. Früher hat man dazu noch eine extra Disc kaufen müssen. Wo man dann die extra Sachen installiert hat. Die Sims haben damit angefangen und es wurde immer schlimmer. Und ich glaube, das ist für die meisten, ist, glaube ich, für Sims 2 oder Sims 3 gewesen. Auf jeden Fall gab es Milliarden über Milliarden Add-ons zu die Sims. Das gab es ja was immer. Was dafür es gab. Ich glaube, am schlimmsten, zumindest gefühlt bei mir, war es bei Sims 3. Weil da hast du irgendwann so viele Updates gehabt, dass das Spiel nicht mehr lief, wenn du alles installiert hast. Ja, die Sims ist halt... Es ist sehr verwunderlich mit den Sims tatsächlich. Ich habe es damals einfach nur so gespielt, weil es hieß, hey, hier, das ist das neue Spiel, unglaublich, ihr müsst das spielen. Das meiste, was mir da Spaß gemacht hat, war das Bauen der Häuser, weswegen ich auf der Stelle den Geldsheet eingegeben habe und mir alles gekauft habe, was ging. Und ich so mein Haus zusammengebaut habe und dann habe ich halt meinen kleinen Sims da durch die Gegend geschickt. Und ja, und dann habe ich meinem Nachbarn die Frau ausgespannt. Und habe dann eine Familie gezeugt. Du hast doch nie richtig Sims gespielt, wenn du nicht irgendwann mal versucht hast, mit einem deiner Kinder in den späteren Teilen deine Urgroßmutter zu verführen, die einen Jugendtrank trinkt. Nein. Jesus Christ. Liegt daran, weil Sims, einfach so als Vergleich mal zu dir, wie ich Sims immer gespielt habe, für mich war es immer tatsächlich ein Generator für Stammbäume. Mein größtes Ziel war immer, einen überdimensional riesigen Stammbaum zu haben. Ich glaube, in Sim 1... Ja, aber nachdem, was du gerade gesagt hast, muss der Stammbaum Busch gewesen sein. What the fuck? Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob es in Sims 1 das schon gab, dass man den anzeigen konnte. Nein. Oder ob ich mir den immer mitgeschrieben habe. Ja, liebe Kinder, wenn es das nicht gab, es gab zum PC auch mal analog noch Blatt Papier und Stift. Es gab auch noch Verpackungen mit einem Handbuch drin. Oh Gott. Dieses Handbuch hat man immer auf dem Weg nach Hause gelesen, wenn man das Spiel unterwegs gekauft hat. Immer im Bus so durchgeblättert. Oh, ich freue mich schon drauf. Musste nicht irgendwie super. Sich noch durch Google oder Facebook mühlen. Richtig, man hat einfach das Handbuch gelesen. Auch wenn man es danach nie wieder angefasst hat. Man hatte es einfach. Ja, es gibt halt, also es ist halt ein riesengroßer Baukasten. Vor allem der erste Teil und der zweite Teil noch mehr und der dritte sowieso. Und der vierte dann nicht mehr, weil er wurde dann hauptsächlich gemacht von EA und da wurde alles rausgeschnitten. Was waren dein erstes Sims eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Mein erstes Sims war die Sims 1. Ganz klassisch auf meins PC. Auch. Ja, meins auch, die Sims 1 auf PC tatsächlich, ja. Da gab es schon ein paar Add-ons, die waren schon draußen. Ich weiß gar nicht mehr, warte mal, was war das? Hot Date, war das 2001. Ab da habe ich es gespielt. Hot Date, erinnere mich nicht daran. Ich habe halt, es war, ich weiß nicht, was die Faszination an diesem Dreckspiel ist, aber es ist so faszinierend. Weißt du, du fängst nur an, ne? Baust dein kleines Haus oder was auch immer und setzt dein Männlein da rein und dann aus irgendeinem Grund sind 8 Stunden vorbei. Und denkst dir, what the fuck? was habe ich überhaupt getan? Außerdem zugeschaut die ganze Zeit. Es ist sehr faszinierend. Bietet halt so das hat so einen faszinierenden Suchtfaktor. Du kannst Haus bauen. Das hat so einen faszinierenden Suchtfaktor. Du kannst eine Familie machen. Du kannst auch, blöd gesagt, zum Serienkiller von Sims werden. Oh ja, stimmt, ja. Ach, ich erinnere mich an die tollen Poolpartys. Mann, also es früher gibt auch noch tatsächlich genug Leute, die spielen da richtige Story, also wie ein Rollenspiel hinterher. Ja, ja, das stimmt. Krass, ja. Was man früher in die Sims 1 konnte man übrigens, ich weiß nicht, ob es am zweiten Tag auch noch ging, konnte man in die Sims 1 einen Pool bauen und dann dieses Objekte verschieben Ding machen, also aufmachen und dann konnte man die Leiter des Pools rausbauen und die sind irgendwann zu Tode gesprungen. Ich glaube, im zweiten Teil hatten sie das schon rausgenommen, aber dann konntest du eine Wand drumherum bauen um den Pool. Ja. Das konntest du im vierten immer noch. Nee, im vierten teleportieren sie sich raus. Stimmt, da war was. Wenn es dann irgendwann zu viel wird, werden sie raus teleportiert. Ja, so konnte man halt seine Sims umbringen. Das war halt, hat irgendwann jeder, glaube ich, mal gemacht. Einfach mal seine Sims ersoffen. Gibt es Challenges? Spiel ist gepublished von EA. Das Spiel ist gepublished von EA. Merkt man auch nach einer Zeit, dass es von EA ist. Weil EA macht ja immer das, was EA immer gern macht. Never change a running system. Just slap a new number on it and take the whole money. Ja, vor allem, man hat das Gefühl, EA überlegt sich von Teil zu Teil, welche Grundmechaniken können wir noch rausnehmen, um es später als Add-on zu verkaufen? Ja, schon. Es ist halt, es wurde ziemlich downgegradet eigentlich die Hauptfassung von den Game zu nur noch, ihr müsst die DLCs kaufen, ansonsten erlebt ihr nicht das ganze Spiel. Das ist ja so, who cares? Das ist halt, weiß nicht. Die Sims 2 damals, also ich habe den ersten habe ich echt lang gespielt, aber ich hatte halt nur diese drei Add-ons. Also ich hatte Hot Date, Party ohne Ende und das tolle Leben. Die hatte ich, da gab es noch Urlaub Total, tierisch gut drauf, da hat man Tiere eingeführt. Urlaub Total konnte man auf ferne Inseln reisen, die halt einfach nur andere Texturen hatten. Megastar aus irgendeinem Grund sind dort Sims Persönlichkeiten rumgelaufen, wie Marilyn Monroe, Avril Lavigne oder Christina Aguilera. Mit denen konntest du dann interagieren, wo ich mir dachte, so, what the fuck, egal. Und dann gab es noch Hocus Pocus, was mich dann aber nicht mehr so interessiert hat, wo ich dann auch so aufgehört habe mit The Sims. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe von den Erweiterungspaketen kenne ich nur Hot Date und Hocus Pocus. Das war, glaube ich, die einzigen okayen. Hot Date war halt so, du konntest halt daten. Hot Date hat mich nicht interessiert. Das hat mir immer meine Familienplanung zu stark vereinfacht. Und Hocus Pocus fand ich eigentlich ganz lustig. Könntest du so Magie zaubern, Tränken selber brauen und so ein Kram. Ja. Rummel gab es dann auch noch. Also eigentlich voll cool. Das stimmt, hat das Leben in der Stadt von Sims richtig mal cool gemacht. Es ist ja auch so, du hast ja nicht nur dein eigenes Terrain, sondern du hast auch so eine kleine Karte gehabt, in der du halt auch deine Nachbarn besuchen konntest, dich über deren Dekor kaputt gelacht hast oder deren Dekor kopiert hast und dann zu dir zu stellen, was cool aussah. Oder in den späteren Teilen konntest du denen auch heimlich ihre Sachen klauen. Ich glaube, im vierten konntest du das. Also im dritten weiß ich sicher, dass du es schon konntest. Im zweiten hatte ich nie so viel kriminelle Energie. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so geht. Auf jeden Fall kannst du dann später ihre Sachen klauen, wenn keiner hinguckt. Sehr witzig. Und kannst ihn dann halt bei dir aufstellen. Warum auch immer. Der zweite Teil war ein bisschen hübscher, finde ich. Weil ich finde, der erste ist furchtbar gealtert. Der sieht katastrophal aus. Da gab es übrigens auch eine Online-Version zu. Vom zweiten. Die Sims Online. Ja, das war mal... Nee, vom ersten. Gab es die Sims Online. Ich weiß nur, dass das gefailt ist. Egal in welchem Teil es den Online-Ding gab, er wurde gefailt. Er ist immer noch online, der Server. Die Server sind noch online. Man kann die Sims Online immer noch online spielen. Das ist kein Scheiß. Nein, braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Nee, das ist halt, du bist mit deinem Männchen da durch die Gegend gelatscht. Was ja im Prinzip war es ein überglorifiziertes Chatprogramm. Mehr war es eigentlich nicht. Und ja, mehr war es eigentlich nicht. Und das hast du so ein paar Interaktionen gehabt, wo du kehrst. Der Nachfolger war ein bisschen hübscher. Zu Beginn des Spiels stehen dem Spieler drei Nachbarschaften zur Verfügung und du konntest dich dann dort einleben und die Sims 2 wird mit Softwareerweiterungen unterschiedlicher Größe und zusätzliche Inhalte ergänzt. Dabei handelte es sich in der Regel um neue Kleidungsstücke für die Figuren, neue Möbelstücke für die Wohnung und Erweiterungspacks wie wilde Campusjahre gab es dann, Nightlife, Open for Business, Haustiere, gute Reise, vier Jahreszeiten, Freizeitspaß, Erweiterungspacks, die es in so einer Kombi dann gab. Der zweite hat auch am meisten Der zweite ist bei vielen einer der beliebtesten, einfach weil er so ein rundes Gesamtpaket hatte. Es hat im Grundspiel noch nichts gefehlt im Verhältnis zu Sims 1, wenn man die Erweiterungen wegliest, von denen absieht. Und die Erweiterungspacks haben es eigentlich immer um genau das ergänzt, was gefehlt hat. Campusjahre, hey, du kannst sowas wie ein College machen. Dann kam Nightlife, gut, das kannte man noch vorher mit, es war so eine Mixtur aus Superstar und Hot Date. Dann kam Open for Business, wer wollte nicht schon immer in Sims sein eigenes Geschäft machen? Haustiere, gut, das ist jetzt für die Quietschi-Quietschi-Bunti-Kuschelfraktion gewesen. Ich habe mich nie mit den Tieren beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Die tauchen nicht im Stammbaum auf, also nimmt man sie nicht. Und gute Reise, das war dann wirklich so, ja, wie du vorher schon sagtest, das ist ja eine Lebenssimulation, man kann auch echt in Urlaub gehen. Und da ich nie cheate in Sims, habe ich echt immer Geld gespart für einen Urlaub. Du hast in Sims nie gecheatet? Ich habe im ersten Teil einmal diesen Geldcheat eingegeben, fand es dann unfassbar langweilig. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Hab den Spielstand gelöscht, neu angefangen und ich spiele immer ohne die Geldcheats. Weil ich finde, sonst kann ich mir gleich am Anfang alles kaufen und dann wird es schnell langweilig, weil ich will, dass das Haus sich mitentwickelt mit jeder Generation. Ja, aber so wie ich das spiele, ist es Rich, White, Privileged Game. Und so wird es auch gespielt. Ja, und bei Sims 2 kamen dann tatsächlich danach noch die Jahreszeiten, die echt mega waren. Also das war, glaube ich, meine Lieblingserweiterung. Weil du alle vier Jahreszeiten durchgekriegt hast. Mit Kindern im Schneespiel. Hallo? Ja, und die Apartments, die waren dann eher langweilig. Das waren nämlich zu kleine Räumlichkeiten zum Wohnen. Der zweite hat auch echt tatsächlich, wie schon erwähnt, echt mehr Spaß gemacht, finde ich. Also am meisten hat es auch mir Spaß gemacht. Sehr witzig fand ich, den hat vor Jahren hat EA die Komplettversion von die Sims 2 mal verschenkt. Ja, das war irgendwann zu Sims 3 Zeiten. Ich glaube, kurz bevor Sims 3 rauskam, haben die Sims 2 oder nachdem Sims 3 rauskam oder irgendwie zum Einjährigen von Sims 3 haben die Sims 2 verschenkt mit allen existierenden Addons. Es hat auf jeden Fall gewirkt wie eine Entschuldigung. Muss ich sagen. Also mir ist es vorgekommen schon, wie ein schon. Sims 3. Hä, sorry, dass wir euch nicht das reingebracht haben, was im normalen Umfang war. Hier, nehmt Sims 2. Ja, schon irgendwie. Hier, und sogar alle Addons dabei. Weil das hat ja euch ja am meisten Spaß gemacht. Ach ja, da hatte EA noch nicht so die Finger drin. Ab Teil 3 hatten sie dann die Finger drin. Die hatten zwar schon ihre Finger weit ausgestreckt, wie man zum Beispiel sieht, erinnerst du dich noch an die Sims-Geschichten? Oh. Lebensgeschichten, oh, Tiergeschichten und Inselgeschichten. Ja. Wo sie versucht haben, Story-Kapitel mit einzubauen. Das war so nutzlos. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich will mir meine Geschichten selber schreiben und nicht irgendwas von euch Autoren nachspielen. Sorry. Ja, vor allem Rollenspiel funktioniert in die Sims nicht. Oder allgemein Quests. Es funktioniert ja, einfach. Ja, das haben nicht. Sie aber immer wieder nur probiert. Auch nach Sims 3. Ja, das ist so schlimm. So schlimm. Da gab es noch die Sims Carnival. Da gab es da die Spielreihe konzentrierte sich auf die Zielgruppe der Casual Gamer. Die Spiele sind so aufgebaut, dass die Sims leicht ist leicht zu spielen und Spieler dadurch länger an den Bildschirm fesselt. Da gab es für den Download-Vertrieb sind zwei Stück erschienen: Carnival Bumper Blast und das ein Spiel, was an Tetris erinnert, und die Sims Carnival Snap City, ein Shoot'em Up. Kein Scheiß. Ein Beides Sims echt langweilig. Beides Schrott. Dann kommen wir zu die Sims 3. Ich habe damals, als es rauskam, habe ich es gefunden. Hast du auch die nicht fertige, illegale Variante gespielt, die es früher gab? Nee, ich habe tatsächlich die normale Variante gespielt. Also, weil ich mich erinnere, gab es da einen Leak, dass das, glaube ich, ein halbes Jahr oder so vorm eigentlichen Release mal draußen war. Nee, ich habe es gespielt, als es rauskam, und habe mich hingesetzt, habe dieses Spiel angefangen und habe 13 Stunden am Stück dieses Spiel gespielt. Habe ausgemacht und habe gesagt, das spiele ich nie wieder. Das ist ja schlimmer als WoW. Ich habe tatsächlich Sims 3 erst recht spät gekauft. Weil ich sehr lang noch mit dieser Sims 2 Geschenkaktion beschäftigt war. Weil ich habe es erstmal gesehen gehabt im Internet mit dieser nicht fertigen Variante. Das sah so furchtbar aus, dass es mich abgeschreckt hat. Und ich habe es tatsächlich erst gekauft eben mit dem vorletzten Add-on, das rauskam. Oh, dann das ist reichlich spät gekauft. Aber dafür habe ich alles gleichzeitig gekauft. Also EA hat da an mir echt Kohle gemacht. Ja. Im Juli 2007 wurde nach diversen Spekulationen von offizieller Seite bestätigt, dass es ein Sims 3 geben wird. Bei einem Sims Fan Day zu Sims 2 Addon Freizeitspaß tauchte ein Screenshot auf, der aus die Sims 3 zu stammen schien. Und die Spielfiguren selbst können sich seither am PC mit Sims 3 die Zeit vertreiben. Das ist auch so ein kleiner Mini-Gag irgendwie, dass dann die Sims spielen. Sehr surreal. Aber gut. Bei einer EA-Pressekonferenz wurde das offizielle Release-Datum des Standardspiels sowie eine limitierte Collector's Edition, da fängt schon an, EA, mit Bonusinhalten bekannt gegeben. Beides sollte weltweit 2009 am 19. Februar erscheinen. Bei einer Pressekonferenz am 3. Februar 2009 verschob EA den Termin noch auf den 2. Juni 2009, beziehungsweise für Deutschland auf den 4. Juni. Das Spiel tauchte aber bereits Mitte Mai jedoch laut EA nicht im vollen Umfang illegal in Internet-Tauschbörsen auf. Irgendjemand hat den Quellcode geleakt zu dem Ding. Das sagte ich doch, man konnte es irgendwie ein halbes Jahr vorher schon gucken. Ja, das war so, man konnte es sich auch schon angucken. Also ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die es gespielt haben. Ich habe halt nur dann irgendwann die fertige Version mal gespielt. Es war halt so, ich habe halt nur diese 16 Stunden oder 13 Stunden gespielt und das war's. Seitdem habe ich Sims 3 nie wieder angefasst. Und also ich sag dir, sei froh, weil Sims 3 war wirklich EA auf seiner Spitzenzeit. Also da habe ich EA tatsächlich kennengelernt im Sinne von, boah, das bringt Geld. Noch ein Addon. noch eins, noch eins, noch eins. Die sind im Halbjahrestakt rausgekommen. Ich bin ja nur zwei Jahre später eingestiegen. Oder 3 Jahre nach dem Release. Oh Gott. Und dann waren schon 8 Add-ons draußen, als ich eingestiegen bin. Ich habe es jetzt auch gerade erst gesehen. Ich bin tatsächlich eingestiegen zum Add-on 9 von 11. Holy shit. Und das 2,5 Jahre oder 3 Jahre nach Release. Es ist so Reiseabenteuer, Traumkarrieren, Late Night, Lebensfreude, einfach Tiere, Showtime, Supernatural, Jahreszeiten, wilde Studentenleben, Inselparadies, Into the Future. Das waren nur die Hauptpacks. Dann gibt's Accessory Packs, gibt's 9 Stück. Ach, da gibt's zig. Aber wenn du dir allein die Hauptpacks anguckst, ich habe mir die alle geholt. Wow. Und ich kann dir sagen, bis zum 10. Erweiterungspack funktioniert das Spiel noch. Wenn du alle 11 drauf haust, geht gar nichts mehr. Weil sich der Cache irgendwie so voll lädt mit allem, was die Sims da tun, auch die Nachbarn, dass sich das Ding kaputt rechnet. Damn. Ja, das ist halt. Aber wenn du halt irgendwann Erweiterungen durchliest, diese 11 Erweiterungen, die sie da rausgebracht haben in Sims 3, das liest sich wie eine Mixtur aus Sims 1 und Sims 2 von den Erweiterungen. Ja, weil du hast wieder also deine Karrieren. Du kannst wieder reisen, du kannst dann Nacht leben. Das heißt, sie verkaufen dir immer wieder dasselbe Addon. Ja, richtig. Und zwar dauerhaft aus irgendeinem Grund. Aber sie haben tatsächlich zumindest ein paar neue Themen dazu gebracht, wie Thema die Inseln war da neu. Dann Into the Future, das kam bisher nicht wieder. Ja. Also wird es uns nochmal wieder verkauft. Und Showtime. Du durftest also diesmal nicht nur Stars sehen und erleben, sondern auch selber einer werden. Stimmt, ja. So richtig mit Ziel. Oh Gott, ich erinnere mich. Aber der Rest ist wiedergekaut von den vorherigen Dingern. Es ist halt so, die verkaufen einem das immer und immer wieder. Und die Leute kaufen es immer und immer wieder. Ansonsten. Ich kann aber nur für mich sprechen. Ich bin auch so doof und kaufe immer wieder, weil ich die bessere Grafik will. Ansonsten wäre es halt nicht so erfolgreich. Dann gab es die Sims Mittelalter. Witzigerweise ist das Sims-Spiel, was ich am meisten und am liebsten gespielt habe, tatsächlich. Das war tatsächlich, wenn man davon absieht, dass es versucht, irgendwo einem eine Story unterzujubeln, die es echt schlecht war ist, okay. War es eigentlich ganz gut. Ja, es war okay. Es hatte eine Erzählstruktur, was sehr komisch war. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, war es gut. Das Spiel besteht hauptsächlich aus aufgabenambitionierten Erzählketten. Das heißt, du hast halt irgendwas gemacht und dann hast dafür immer wieder eine Story gekriegt. Richtig. Am geilsten fand ich die Pit, wo ich dann später die Prinzessin reingeschmissen habe, die dann von einem Tentakelmonster gefressen wurde. Fand ich das Beste. Böser Mensch. Du kannst nicht einfach deine Sims töten. Überhaupt nicht wahr. Ich habe niemals. Ich bin nie derjenige, der auch die bösen Parts spielt. Vor allem nicht bei solchen Spielen, wo es funktioniert. Also wir reden nicht über mein Spielverhalten von Sims 3, weil das habe ich exzessive durchgerusht. Wenn ich schon alle Addons hatte. Und ich hatte irgendwann tatsächlich einen Friedhof mit jeder Todesart. Ich habe alles ausprobiert. Von irgendwie per Fluch und Gift sterben, über Verbrennen, über Verhungern. Oh, damn. Lustvoll zu Tode kommen. Also, wow, da gab's echt viel. Da gab's, ja, interessant. Der Soundtrack zu den Spielen ist eigentlich ganz geil. Finde ich. Der hat so dieses Fröhliche, das war ganz cool. Ich glaube, das ist der Grund, warum man es so gerne spielt. Das ist eigentlich Hypnose. Eigentlich ist es so ein Hypnose-Soundtrack irgendwie so ein bisschen, ja. Die Sims Mittelalter bekam dann noch ein Addon, und zwar Piraten und Edelleute. Das habe ich nie gespielt. Das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das war tatsächlich, dann fand ich gar nicht mehr so gut. Das war halt ein Addon für das Ding. Ja, das hat es mir kaputt gemacht, Sims Mittelalter. Ja. Es ist, also Mittelalter war echt okay. Es war für zwischendurch war es ganz nett. Es war auch kein Vollpreistitel, soweit ich weiß. Glaube ich auch nur so ein Nebenpreistitel, so ein kleiner. Hier, habt ihr was, viel Spaß, bevor die Sims 4 irgendwann mal kommen sollte. Wir brauchen noch ein halbes Jahr zum Programmieren hier. dann gab es am 4. September 2014 die Sims 4. Das habe ich nicht lang gespielt, weil ich der Sims überdrüssig wurde irgendwann und ich mir gedacht habe, warum soll ich immer dasselbe spielen? Und habe ich dann war nicht tatsächlich total gehypt drauf und hab's mir geholt. in welcher Version, weil da ist EA in vollen Zügen drin. Naja, ich bin, ich habe mittlerweile alles bis auf eins. Und damals habe ich mir das Grundspiel gekauft. Wow. Und danach sukzessive, immer wenn Erweiterungspack, Gameplay-Pack und Accessoire-Pack draußen waren, in so einem Dreierklang, habe ich mir diesen Dreierklang im Bundle gekauft, weil das EA auf seiner Shop-Seite anbietet. Ist übrigens gerade ein neues erschienen, by the way. Ich weiß, deswegen sage ich, ich habe alles bis auf eins. Landhausleben. Das ist, glaube ich, seit einer Woche drauf. Draußen. 40 Euro, holy shit. Ich will es haben, weil es was Neues ist. Es gab noch nie ein Landhaus-Ding. Ich will es haben. Also man merkt, ich bin so ein kleiner Sims-Fanboy. Ganz klein wenig, aber nur. Es ist auch sehr lustig, in welchen Editions es erschienen ist. Limited Edition, Digital Deluxe Edition, Premium Edition, Collector's Edition, Legacy Edition. Oh Mann. Ach, yay. Never change. Ich habe es mir in einer ganz normalen Variante gekauft, weil ich ein bisschen aus meinem Verhalten gelernt habe und wusste, ich muss eh alles wieder kaufen. Moment mal, du hast alle DLCs für das Ding. Bis auf Landhaus. Du willst mich verarschen, oder? Du hast alle du hast Autoleben, Wellness-Tag, Gaumenfreude, Vampire, Elternfreund, Dschungelabenteuer, Strange Village, Reich der Magie, Moment. Das scheiß Star Wars Ding. Ich gehe mal rein, was ich habe. Dann können wir so einfach mal durchgehen. Mit was wollen wir anfangen? Gameplay, Accessoire oder Erweiterungen? Holy shit. Bitte mal bei Gameplay. Gehen wir mal bei Erweiterungspakete. Bei Erweiterungspacks. Ja. Ich habe ab an die Arbeit, was eigentlich wieder dasselbe ist, was du die letzten drei Male auch schon gekriegt hast. Du darfst dir dein eigenes Geschäft aufbauen. Nur mit einem anderen Titel, hervorragend. Richtig. Zeit für Freunde ist auch sowas wie Freuden des Lebens oder sowas aus Sims 3 auf jeden Fall wieder gekäut gewesen. Wow. Dann ging es aber tatsächlich langsam bergauf, weil das Großstadtleben, das war sowas wie Apartments, nur ein bisschen besser, weil du tatsächlich auch eine Stadt hattest, wo du richtig cool was machen kannst. Okay. Und deine Nachbarn dich dir auf den Nerv gegangen sind. Du also richtig Streit anfangen konntest, das fand ich richtig geil. Dann kamen Hunde und Katzen, naja, Plüschi, Plüschi, Flauschi. Kuschel habe ich nicht gebraucht. Und dann ging's los, dann war ich wieder richtig gehypt auf Sims. Weil dann kamen Jahreszeiten. Kommt uns das bekannt vor? Ja, das gab's in 3 und 2. Ach, sowas, das gab's. Das hätte ich ja nie drüber gedacht. Aber es war halt mit der neuen Grafik so dermaßen cool. Mit schmelzendem Schnee, die Leute können erfrieren. Neue Todesart. Ja. Danach auch wieder wertberühmt habe ich dann in der Sammlung. Das ist aber eher was, das ich noch nie gespielt habe. Weil ich es nicht mag, wenn meine Leute berühmt sind, kriegst du nur immer irgendwelchen Trash. Dann Inselleben, total geil, weil da auch die Meerjungfrauen eingeführt wurden. Sau cool. Ab an die Uni, das braucht man sowieso, weil dann braucht man keinen Geldsheet. Du musst dir nur mal, ich glaube, 4 Semester, 5 Semester Zeit nehmen, wenn du schnell bist, und dann steigst du schon auf Karriere-Level 7 oder 8 ein. Also wir reden hier mit einem Sims-Profi, meine Damen und Herren. Profi nicht, also da gibt's andere. Da gibt es andere, die sich sogar Challenges setzen. So ja, weit bin ich noch nicht. Dann nach ab an die Uni kam das nachhaltige Leben. Meines Erachtens war das dann wieder ein schwächerer Teil, weil die Story auf nachhaltiges Leben durchspielen, das hat schon Spaß gemacht, aber die Stadt an sich hat nicht viel hergegeben, weil die dann einfach gecleant war und fertig. Und ich bin kein Mensch, der sich in Container baut, weil das sind so Mini-Häuser. Nee. Und dann auch noch Selbstversorgung ohne eine Stromanbindung. Wie kriegt man dann seine Leute bespaßt? Nee, macht man nicht. Und ab ins Schneeparadies. Ich hab's mir geholt. War dann tatsächlich etwas enttäuscht. Einfach nur, weil für mich die zwei Elemente, die da verpackt waren, nicht so richtig zusammengepasst haben. Du hast so ein bisschen diesen asiatischen Touch gehabt und ein Schneeparadies mit heißen Quellen. Aber bei Ab ins Schneeparadies, da habe ich irgendwie an was Österreichisch-Schweizerisches gedacht. Eigentlich schon, so, ja. Bergfeeling, Hüttengaudi und sowas. Und nicht asiatische Kirschblüten. Okay, dann erzähl mir doch mal was über die Gameplay-Packs. Und Landhaus habe ich leider noch nicht. Ist ja auch erst eine Woche draußen. Gameplay-Packs. Ich sehe, da habe ich eins auch nicht. Also ich muss mich revidieren, ich habe nicht alles. Oh, wie kannst ich du habe wohl? Aber Outdoor-Leben, weil das einfach hübsch das ergänzt, wenn du wirklich mal einen schönen Garten bauen willst. Wellness-Tag ist absolut ins cool, weil du dann auch einen neuen Beruf kriegst mit diesem Wellness-Thema, wobei ich das auch nie nutze. Da schicke ich dann immer die Frau hin, wenn mein Typ fremdgehen soll. Was? Es ist nicht so einfach, wenn du einen lüsternen Typen hast und der gleich fünf Frauen auf einmal hat. Oh, damn. Gaumenfreuden, das ist, ich habe es geliebt. Auch wenn es, glaube ich, gar nicht so gut abgeschnitten hat. Aber ich bin einer, ich koche verdammt gern in Sims. Ich liebe es, immer einen Koch zu haben. Und da war Gaumenfreuden einfach super cool. Mit Speisekarten zusammenstellen, Personal einstellen in deinem eigenen Restaurant, das aufbauen, das zu Sternen bringen, voll cool. Dann kamen die Vampire, die habe ich auch noch. Bei Vampiren erklärt sich von allein, was da der Witzfaktor dran ist. Aber was cool war, du konntest deine Vampire leveln. Du konntest also unterschiedliche Fähigkeiten, Vor- und Nachteile für einen Vampir erstellen. Das weiß ich durch einen YouTuber, Call Me Kevin, der hat sehr viel mit Vampiren gemacht. Der hat auch die besten Torture Chambers erfunden, die man erfinden kann. Er hat in seinem Keller, hat er mehrere Sims eingesperrt und hat sie Bilder malen lassen. Und jeder Einzelne hatte seinen eigenen Raum. Der eine hatte einen Raum, der war komplett dunkel. Der andere hatte einen Raum, der war komplett vollgestellt mit seltsamen Bildern. Er hatte einen Raum, der war vollgestellt mit Lichtern. Der hat die besten Torture, also Folterkammern der Welt erstellt. Großartig. Naja, eigentlich nenne ich sowas Blutbatterien. Sich im Keller seine eigene Blutbank anlegen. Ich glaube, er hat sogar den Weihnachtsmann eingesperrt und ihn zu einem Vampir gemacht, das weiß ich noch. Aber das Problem ist, da musst du ganz viel dann mit entweder Cheats arbeiten oder immer wieder neue Sims da reinbringen, weil die dir verdammt schnell dann wegsterben, wenn du die in so einem Raum lässt. Ja, der hat es halt, das halt, das war also kreatives Chaos, kann man sowas nennen. War ganz witzig mit anzusehen. Aber ansonsten, ja, Elternfreund, schätze ich mal, ist halt, ihr werdet Eltern, Ja, ne? Yay. war Das, was aber du echt vorher nicht auch mehr schon so. konntest. Aber es war tatsächlich nicht mehr so gut wie das Feeling zuvor in den Teilen 3 und 2, was mit Kindererziehung und so zu tun hat. Du konntest ja die Sims Ich eigentlich schon weiß als nicht. Kind spielen, stimmt. Ja, ich weiß nicht was, aber irgendwas hat gefehlt. Und zwar was Gravierendes, was sie echt spät auch eingeführt haben erst. Ich glaube, nachgepatcht. Ich weiß nur gar nicht mehr, was gefehlt hat. Aber in Erziehung war es echt nicht mehr so gut. Hat auch keinen Spaß gemacht, die Kinder zu erziehen, so im Teil davor. Dann kam Dschungelabenteuer. Dschungelabenteuer war wieder cool, weil du da hier wieder Flüche und so ein Kram. Hast du ein eigenes Urlaubsdorf, glaube ich, gekriegt. Und da konntest du richtige Abenteuer erleben und Entscheidungen treffen. Das war echt witzig. Okay. Strangerville ist auch wieder so ein richtig cooles Story-Thema gewesen. Du hast eine richtig ländliche Alien-Gegend bekommen und musstest dann quasi das Geheimnis um eine Alien-Pflanze lüften. Ich habe gedacht, die haben das schon immer versucht mit diesen komischen Rollenspiel-Questing und das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber das hat, also Strangerville hat mir echt Spaß gemacht. Okay. Das einmal durchzuspielen, das war lustig. So ein kleiner Bosskampf am Ende, der echt witzig war und dann haben sie es aber auch Diese wieder gelassen. Riesenpflanze, ich erinnere Ja. mich. Ja. Dann gab es Reich der Magie noch. Das war halt ähnlich wie in, wohlgemerkt, hier ist es ein Gameplay-Pack und vorher war es ein eigenes Erweiterungspack. Drum fehlt da auch einiges. Du Okay. kannst halt ein bisschen zaubern. Meistens geht man eh nur auf die guten Zauber, weil die dein Haus reinigen und Leute dich lieben lassen. Oder du nimmst die bösen Zauber, wenn du die Leute loswerden willst, dann kannst du sie anzünden. Wenn du es oft genug machst und sie nicht selber löschen, dann war es das. Und das Einzige, was ich hier nicht habe an Gameplay-Pack, weil ich mich weigere, und ich weigere mich nur, weil ich es nicht in so einen Bundle reinkrieg, ist das Star Wars. Gott sei Dank. Weil das Außerdem fand ich das ist. echt einen Tritt unter die Gürtellinie. Das Für war. alle Sims-Fans. Ja, das war echt so. Why? Die über die Accessory Packs brauchen wir nicht reden. Ich schätze mal, da hast du auch alle so einen Mandel mitgekriegt. So gut wie alle, würde ich jetzt mal sagen. Alle bis auf paranormale Phänomene. Weil da fehlt mir tatsächlich immer ein Gameplay-Pack und ein Erweiterungspack. Jetzt habe ich ein Erweiterungspack, was ich nicht habe. Aber Star Wars zählt nicht als Gameplay-Pack, zumindest nicht für das Bundle. Man Wie merkt, dass ich ein viele bisschen angepisst bin. Stunden hast du die Sims gespielt? Also die Oh Sims 4. Gott, also die Sims 4. Die Sims 4 überraschend wenig eigentlich für das, was Oder ich sag mal so besitze. die Sims im Allgemeinen. Also Sims 4 sind es 112 Stunden bisher gewesen. Es geht noch. geht. Sims 3, bisschen mehr, da komme ich, glaube ich, schon an die 200 bis 300 Stunden hin. Ah, du kommst also in meine Monster Hunter Zeit, alles klar. Ja. Sims 2 war da nicht so viel, weil da, naja, war ich irgendwie nicht so viel am PC oder hatte zu viele andere Spiele auf Konsole. Da war ich tatsächlich unter 100 Stunden. Damn. Okay, Und gut. Sims 1 waren noch die Zeiten, da konnte ich nicht selbst über meinen PC entscheiden. Da musste ich ihn teilen, da war es ein Gruppen-PC. Furchtbare, Und da darf man furchtbare Zeiten. dann nicht viel spielen, also waren es dann knapp 50 Stunden Sims 1. Furchtbare Zeit. Ja, du hast eindeutig ein Problem mit dir. Das ist eindeutig Nein, ein habe ich Problem. nicht. Wir brauchen eine Intervention. Die Intervention habe ich schon gehabt. EA hat den Trailer zu Sims 5 rausgebracht und ich habe gesagt, Oh. Gott, sieht das scheiße aus, ich will Wir es haben nicht haben. echt, es wird ein Sim-Symp geben? Also zumindest den Trailer, den sie mal veröffentlicht haben, da wollen sie mehr in den Realismus von der Grafik gehen und weg von diesem Comichaften. Ja, das Und dann bin ich Comichafte. raus. Es sind alles nur Gerüchte bisher, Gott sei Dank. Ja, es sind nur Gerüchte. Aber es gab tatsächlich irgendwo mal einen Teaser, der aufgetaucht ist und wenn das Sims wird. Nee, dann bin ich raus, dann habe ich. Dann, EA, ihr habt mich geheilt. Ihr habt endlich nicht mehr mein Geld. Oh Mann, ja gut. Die Sims gab es ja, ist ja eigentlich ursprünglich eine PC-Version, eine PC-Variante. Übrigens, die Sims 4 wurde mal neulich, wurde mal verschenkt, das Basisspiel für den Ja, zu PC. Zeiten, wo man es schon hat. Ja, ich hatte es nicht, weil ich habe mich geweigert, es zu kaufen. Also hatte ich es dann umsonst. Yay. Habe ich es installiert und probiert? Nee. Hauptsache haben. Hauptsache haben, richtig. Es gibt übrigens auch Konsolenversionen von den Sims und die sind alle durch die Bank grauenhaft. Ja, auch die Version, die erschienen ist, und zwar die Sims 4 Version, weil wer auch immer Ich habe das es Ding nur für programmiert hat. Xbox gespielt und es war echt Die furchtbar. Sims 4 ist auf der, auf der Konsole grauenhaft. Also die Framerate ist Katastrophe, die Steuerung ist beschissen. Fürchterlich umgesetzt. Absolut ekelhaft. Die Sims aber gab es tatsächlich schon früher auf Konsolen, unter anderem auf der PlayStation 2, auf der Xbox und auf dem GameCube. Dann gab es noch die Sims Brechen aus. Im Prinzip haben sie dir dieselben Dinge nochmal verkauft, nur halt als schlechte Portierungen. Unter anderem gab es die Sims Brechen auch für das N-Gage. Erinnerst du dich noch an das scheiß N-Gage? Ist das komische Handy oder was immer das war? Dann gab es noch die Urps. Kennst du noch die Urps? Nee, die kenne ich nicht. Sims in the City, das war so deformierte Sims, wie ich sie gern genannt habe. Die sahen fürchterlich aus. Dann gab es die Sims 2 für die Konsolen, das weiß ich auch noch. Es gab sogar für die PSP, das habe ich gespielt. Ich habe die Sims 2 für die PSP gespielt. Fragt mich nicht warum, aber ich hab's gehabt und ich hab's gespielt. Ich Und dann weiß nicht sagst du, ich wieso. habe ein Problem? Die PSP, ich liebe die PSP, aber Ja, ich hätte aber nicht gedacht, wer dass die sich für Sims Konsolen 2. schon Sims kauft, der hat ein Problem. Der hat ein Nicht Problem, Leute, das die ist sich dann alles immer. kaufen, Du sobald es kennst mich, ich rauskommt. bin neugierig, ich will wissen, wie sowas funktioniert und kauft das einfach. Ja. Gab es auch die Sims 2 Haustiere, was kein Add-on war, sondern ein neues Game. Auch wieder für die PlayStation 2, für den GameCube, für die Wii, für den DS, für den GBA, PSP, Java-Handys und das N-Gage. Da gab es noch My Sims, Sims Bowling, was dann so Handy-Game war. Oh Gott, da erinnere ich mich noch dran, das war fürchterlich. Dann gab es noch die Sims 2 gestrandet. An das erinnere ich mich nämlich auch noch für die PlayStation 2. Die Sims Doch, Pool, da die kann ich Sims mich erinnern. DJ, die Sims Pool 3D, alles fürs Java-Handy. Dann gab es das Sims Kingdom. Das gab es dann für die DS und die Wii. Dann gab es Apartment-Tiere für den DS. Und dann sind sie irgendwann umgesprungen auf die DS-Teile. Haben sie gemerkt, hey, die verkaufen sich sogar. Wie My Sims Party, My Sims Racing, My Sims Agent, Sim Animals Africa, My Sims Sky Heroes. Das hat sich tatsächlich aus irgendeinem Grund verkauft. Für die PlayStation 3 und Xbox. Ich habe Angst. Die Sims 3 gab es übrigens nicht nur für den PC, sondern auch für das Windows Phone, Samsung Wave, iPhone Touch, iPhone, iPad, PlayStation 3, Wii, NDS, Xbox 360, Nintendo 3DS, Android und für Java-Handys. Wow! Krass. Alle Konsolenversionen sind konsolentypisch levelbasiert. Viele Objekte müssen zum Beispiel erst freigespielt werden. Abgesehen von der ersten Version erlaubt sie auf den großen Konsolen aber auch freien Spielmodus. Die Grafik von My Sims unterscheidet sich stark von den gewohnten, von der gewohnten, denn die Welt der Sims und die Sims selbst ähneln dem Nintendo DS-Spiel Animal Crossing. Da haben sie gedacht, Animal Crossing macht Bank. Wir wollen auch was davon haben. während bei den ersten beiden Konsolenversionen das Spielprinzip der einzig große Unterschied zum PC bleibt, verlegt die Urbs das Spielgeschehen in die Stadt und in der es nicht mehr nur gilt, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, sondern auch die Anerkennung der verschiedenen Kulturen zu verschaffen und sie selbst zu beeinflussen. Dennoch Schrott. Also die Konsolendingern kannst du alle in die Tonne treten. Jedes einzelne von denen. Nimm sie, quetsch sie zusammen, schmeiß sie in die Tonne, tritt drauf, zünd sie an, wirf sie weg, fertig. Also, ich weiß nur, dank den Konsolen fühle ich mich jetzt echt gar nicht mehr so schlecht. Jetzt kann ich mir beruhigt Sims 5 kaufen. Ja, gut, stimmt. Ach ja, die Server von Sims Online sind offiziell abgeschaltet, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, es zu spielen, ist ja klar. Also seit 2018, glaube ich, abgeschaltet worden. Das Spiel erschien 2003, glaube ich. Ja. Hat sich lang gehalten. Dann gab es noch die Sims Social. Auch während der E3 2011, auf der auch der Publisher EA ansässig war, kündigte dieser ein neues Die Sims-Spiel an. Die Sims Social war eigens dafür gemacht, die 500 Millionen Fans auf Facebook zu erreichen. Das Spielkonzept erinnerte an die Sims Online, welches schon vor einigen Jahren aufgrund von mangelndem Interesse einfach eingestellt wurde. Verspielte 2D-Grafik unterstützte das Spiel, welches in Zusammenarbeit mit EA und mit dem Facebook-Spielerhersteller Playfish entstand. Einige Charaktere aus bekannten Spielen waren auch hier wieder mit dabei, zum Beispiel Bella, die Fans bereits aus die Sims 2 und die Sims 3 kennen, wie auch andere Sims-Spielen lag die Hauptidee wieder im Erstellen eines Sims und dem Spielen in der Welt, während man nicht vergessen durfte, soziale Kontakte zu pflegen oder gar zu füttern. Es konnte auch wieder eigene Zimmer erstellt und gestaltet werden. Dafür benötigte man jedoch bestimmte Artikel, eine bestimmte Anzahl an Freunden im Spiel. The Sims Social wurde jedoch wegen sinkender Nutzerzahlen am 14. Juni 2013 zusammen mit SimCity Social eingestellt. Gibt's nicht mehr, braucht kein Schwein. Hat auch nie jemand gebraucht. Nee. Ich frage mich, warum sie ihre Zeit verschwenden mit solchen komischen Ausgestalten von Sims, statt was Vernünftiges für Sims zu programmieren. Weil es Geld bringt. Facebook war es beliebt zu dem Zeitpunkt wie Hölle. Und dann haben sie gesagt, ja, komm, let's go. Bringt neue Sims raus, haut dieselben Addons wieder, ihr kriegt mein Geld. Darf ich ganz kurz dagegen sprechen? Es ist EA. Ja gut, warum nicht noch mehr Geld verdienen? Früher war es EA, it's in a game. Früher, jetzt heißt es EA bei der DLC. Ja, ich gebe dir recht, man müsste viel mehr Manpower reinstecken, ein komplettes neues Spiel zu programmieren, als irgendwas draufzusetzen. Ja, ich habe übrigens auch überlegt, ob ich nicht einfach nur aus Gag das Spiel in Simlish anfange, aber dann hätten, glaube ich, die ersten Leute in 2 Sekunden gedacht, sie hätten einen Schlaganfall. Simlish ist nämlich die Sprache der Sims, die aus random Wörtern besteht, glaube ich. Ist auf jeden Fall lizenziert, das Ding. Hä? Die Sprache ist auf jeden Fall lizenziert. Aus irgendeinem Grund, ja. Komplett bescheuert. Aber gut. Es ist halt, naja. Die Musik haben wir schon ganz kurz geredet. Die Musik ist eigentlich ganz nett gemacht. Finde ich, sie ist so relativ fröhlich. Das ist so dieses, wir verwirren dein Gehirn mit toller Musik und du spielst das Spiel einfach blind weiter. Es gab einen Haufen... Man kann es auch im Hauptmenü einfach mal so laufen lassen, die Melodie. Ha? Man kann die Melodie auch einfach mal so im Hauptmenü laufen lassen. Für ein paar Stunden. Ja, kann man auch machen. Die MySims sind übrigens tatsächlich komplett, also erhebliche Parallelen zu Animal Crossing. Also Animal Crossing in schlecht. Dann gab es noch Sim Animals. Das ist halt so ein Ableger gewesen, wo du halt mit, ich glaube, mit Tieren gespielt hast. Also musstest du dich um Tiere kümmern. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Tja, das sind halt die Sims. Eine Lebenssimulation, die sich mittlerweile überlebt hat, finde ich. Es gibt zu viel, Und es wird immer noch gekauft, das ist das Krasse daran. Es wird immer noch es wird gekauft, das immer Spiel. wieder was geben, solange es gekauft wird. Es wird, Solange ja. es Idioten wie mich gibt. Es gibt. Was ich weiß, dass es dumm ist, es immer wieder zu kaufen. Es wird halt echt, es wird egal, es wird halt immer wieder gekauft. Was willst du dagegen tun? Gekauft wird gekauft und fertig. Also. Außer EA schafft es auch noch, dieses Franchise kaputt zu machen. Nee, das ist einer ihrer größten Abnehmer. Ich glaube, das ist so ein Battlefield. Das Schlimmste, was sie, glaube ich, bei Sims machen könnten, wäre, hey, wir probieren mal was Neues. The Sims Battlefield. Battlefield Simlish, da hätte der Wächter für alle. Battlefield Simlish, jawoll. Battlefield Simlish 2035. Sims als Survival Sandbox Game. Nein, die Sims Battle Royale. Ja, wir haben ein paar gute Ideen, wie wir die Sims, das Sims-Franchise zerstören Um können. Himmels Willen, ey, hör bitte weg. Ah, oh, Sims Battle Royale, das wäre schon. Wer als erstes schafft, einen Job zu kriegen, die anderen das nicht kriegen, zack, so. Nein, Quatsch, Bullshit. Das ist schwachsinnige Idee. Ah, je. Ja, gut. Da würde ich sagen, das war unser kleiner Einblick in das Spieleverhalten von Markus gegenüber die Sims. Gibst du, du hast es einfach nur, damit ich auch mal ganz viel rede. Ja, Sims ausgepackt. normalerweise rede ich eigentlich immer sehr, sehr viel, aber diesmal durftest du sehr, sehr viel über die Sims reden. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du so begeistert davon bist. Kein Scheiß. Ich habe immer nur, Würde wenn ich ich. ansonsten Sims 3 alle Addons besitzen und hätte mir für Sims 4 nochmal alles gekauft. Wenn ich bei dir bin, ist es immer nur deine Frau, die ich sehe, die das spielt, nie du. Weil ich kaufe die Addons, verfall dann irgendwie 2 Tage in so ein totales Sims-Delirium und dann bin ich übersättigt. Dann spielst deine Frau weiter. Deswegen, Gott sei Dank, gibt es nicht genug, dass ich mir das neue Addon kaufen kann. Ansonsten wäre es nächste Wochenende weg. Ich habe keine Zeit, ich muss euch leider allen absagen. Ach, was leider was los? Ich dazwischen bin gekommen. Krank, hust, hust, hust. Nein, du gehst ans Telefon. Ja, warte, wo du Papa da. Wenn das passiert und ich dich jemals so anrufe. Dann gib mir Bescheid, dann war es zu viel. Okay, gut. Wie gesagt, das war der kleine Einblick in die Sims. Ich danke dir, Markus, wie immer, dass du da Immer warst wieder gern. Und dass du uns mit deinem Wissen über die Sims bereichert hast. Das klingt sehr sarkastisch, aber es ist so. Du bist der Profi in die Sims, ich nicht? Ja, aber du kannst auch nicht über Sims reden, ohne sarkastisch zu werden. Das ist allerdings wahr. Okay, damit verabschieden wir uns. Und ich danke euch fürs Zuhören und ich sage wie immer, macht was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Vor allem mit den Sims.